بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des gnadenvollen und segensreichen. Allah Segen und Heil, Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, wir waren letztes Mal beim 328. Hadith stehen geblieben. Jetzt kommt ein neues Unterkapitel, 122, auf der Seite 177. Und das Kapitel lautet Tayammum für Sesshafte, Babu Tayammum fil Hadar. Nachdem der Autor, rahimahullah ta'ala, über erstens die Gesetzlichkeit des Tayammum gesprochen hat, und noch einmal zur Erinnerung, Tayammum ist die sogenannte Ersatzreinigung in dem Falle, dass man kein Wasser hat oder es nicht gebrauchen kann, nicht verwenden kann, oder es nur schwer zu erreichen ist oder nur schwer zu gebrauchen ist. Und nachdem der Autor rahimahullah ta'ala über die Gesetzlichkeit des Tayammum gesprochen hat und diese bewiesen hat und auch über die Art und Weise der Durchführung gesprochen hat, haben wir festgestellt, dass die Überlieferungen, die darüber berichten, beinhalten Ereignisse, die auf der Reise stattgefunden haben. Und deswegen stellt sich die Frage, gilt der Tayammum nur auf der Reise, genauso wie bestimmte andere Regelungen auch nur auf der Reise gelten. Man denke an das Kürzen des Gebetes, man denke an das Brechen des Fastens im Ramadan und so weiter. Stellt sich auch die Frage für den Tayammum. Deswegen hat er diesen Kapitel diesem Thema gewidmet und entsprechend die Überlieferungen darüber erzählt. Der 329. Hadith, Umair, der Maula von Ibn Abbas. Maula ist ein Fachwort und Maula hat mehrere bedeutende arabische Sprache, aber in diesem Moment bedeutet es entweder, also in diesem Moment bedeutet es der von Ibn Abbas freigelassene Sklave. Ja, wenn man früher gab es die Sklaverei, wenn man ihn dann freigelassen hat, das war eine Wohltat, dann ist dieser Freigelassene, nennt man dann nicht mehr Sklaven, weil er kann mich aber nennt ihn Maula. Und, aber paradoxerweise auch der ihn freigelassen hat, wird auch als Maula bezeichnet. Ja. Wie dem auch sei, Umayr, der Maula von Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagte, Abdullah ibn Yasir, der Maula von Maymuna, der Ehefrau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, radiallahu anha, und ich kamen zu Abu al-Juhaym ibn al-Harith ibn al-Sima al-Ansari. Abu al-Juhaym sagte, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, kam beim Brunnen von Jamal an. Da fand ihn ein Mann dort vor und begrüßte ihn. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwiderte den Gruß nicht, bevor er zu einer Wand ging und über sein Gesicht und seine beiden Hände strich. Danach erwiderte er den Gruß. Aus diesem Hadith entnehmen wir, weil eben offensichtlich dieser Brunnen von Jamal keine Reiseentfernung entfernt war, sondern eben weniger, dass der Prophet a.s. nicht auf der Reise war und dass eben der Tayammum gesetzlich ist. Das ist die eine Angelegenheit. Zweitens entnehmen wir aus diesem Hadith die Gesetzlichkeit des Tayammum, dass es situationsbedingt ist. Also das bedeutet, irgendwann einmal wird man wenn man nach Wasser sucht, wird man wohl auf Wasser stoßen, wenn einen nicht vorher schon der Tod ereilt. Aber die Frage ist, ist das von einem verlangt, dass man sein ganzes Vermögen ausgibt, bis man zu Wasser gelangt, dass man tagelang reist, bis man Wasser erreicht, hat man sein Gebet frei? Nein, die Gelehrten sagen, auch wenn sie unterschiedlich das definieren, aber es reicht aus, dass man in der Gegend, in der man ist, nach Wasser strebt. Und wie wir auch hier sehen können, ist es situationsbedingt, es gibt Dinge, die lassen sich nicht hinausschieben. Ja, es gibt Dinge, die lassen sich hinausschieben, es gibt Dinge, die lassen sich nicht hinausschieben. Angenommen, jemand begrüßt dich, wie in diesem Hadith der Fall ist, den Gruß zu erwidern, geschieht in einer angemessenen, in einem angemessenen Zeitrahmen. Denn er war ja offensichtlich, alaihi salatu wassalam, bei einem Brunnen. Ja. Aber bis man Wasser aus dem Brunnen geholt hat, um dann den Gruß zu erwidern, ist ganz anders, als einmal gegen eine Wand zu schlagen oder auf sie einmal zu reiben und dann Gesicht und Hände damit einzureiben. Das ist eine Angelegenheit, die vielleicht 2 Sekunden nimmt. Die Angelegenheit einmal so schlagen, einreiben und so, das war's. Ja, und die Sache ist schon vorbei. Das heißt also, es ist keine Sache, wo jetzt lange dauert. Man würde sich eher nur kurz wundern, was macht er, und in dem Moment ist er schon, hat er schon gesagt, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja. Aus diesem Hadith entnehmen die Gelehrten auch, dass das Material, über das man Masch macht beim Thermum, nicht unbedingt Staub haben muss oder sandig sein muss, also Staub, sagt man, haben muss, weil eine Wand das eben nicht Voraussetzung ist. Also eine Wand besteht aus Stein und es ist nicht normal, dass da jetzt Staub unbedingt drauf ist. Kann sein, muss aber nicht sein. Und die Tatsache, dass es nicht ausdrücklich geschrieben steht in den Hadithen oder in den Ayat, dass es sein muss, gehen wir davon aus, dass es eben nicht der Fall sein muss. Und das stimmt auch überein mit der sprachlichen Bedeutung des Wortes Sa'id, Tayyib, wie auch Allah sagt im Koran. Tayyib heißt gut, rein. Und Sa'id, haben wir gesagt, kommt von Sa'ida oder Sa'ada. Entschuldigung, und das ist alles, was oberhalb der Erdoberfläche liegt. Und das kann eben staubig sein, muss aber nicht. Tamam. Gehen wir zum nächsten Hadith, der als daif eingestuft worden ist. Nafi' berichtet: Ich ging mit Ibn Umar, Ibn al-Khattab, zu Ibn Abbas, um etwas zu erledigen. Ibn Umar erledigte dann seine Angelegenheit. Und zu dem, was er an jenem Tag erzählte, gehörte, dass er sagte: Ein Mann kam an irgendwo am Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vorbei, als dieser gerade mit der großen oder kleinen Notdurft fertig war. Er, der Mann, grüßte ihn, doch er sallallahu alaihi wasallam erwiderte den Gruß nicht, bis der Mann schon fast aus seinem Blickfeld verschwand. Er schlug mit beiden Händen erst auf eine Wand und strich dann über sein Gesicht. Dann schlug er ein zweites Mal und strich über seine Arme. Dann erwiderte er den Gruß und er sagte: Nichts hat mich davon abgehalten, deinen Gruß zu erwidern, außer dass ich nicht rein war. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir den Sinn und Zweck, warum der Prophet a.s. so gehandelt hat, nämlich dass er gesagt hat, dass er gesagt haben soll, aber so hat er auch gehandelt: Ich wollte Allahs nicht in unreinem Zustand gedenken. Und das gehört zweifellos zur Vollkommenheit, dass man Allahs immer, und deswegen ist es eine Sunna, dass man immer im Zustand des Wudu ist. Aber keiner darf darunter verstehen, dass man Allahs nicht gedenken darf in unreinem Zustand, also ohne Wudu. Das ist falsch, denn auch unser Prophet a.s. hat Allahs gedacht. Wenn er nachts aufgewacht ist, hat er seine Adhkar gesprochen. Wenn er morgens aufgewacht ist, hat er seine Adhkar gesprochen, a.s. Außerdem sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in jedem Zustand Allahs zu gedenken pflegte. Und jeder Zustand, das kann bedeuten, in jeder Haltung, das heißt im Stehen, Qiyaman, Qu'udan, im Sitzen, aber auch liegend, ja, wie Allah azza wa jal die Gläubigen im Koran bezeichnet. Er sagt: Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Aber kann auch bedeuten, jedem, nach manchen Gelehrten, auch jedem Zustand, das heißt, egal ob er Wudu hatte oder kein Wudu hatte, auch wenn es dann in manchen Situationen darauf ankommt, Khilaf gibt es ja beim Janaba-Zustand oder im Hadath al-Akbar, auch bei der Frau. Ja. Aber wie dem auch sei, beim Koranlesen ist der Khilaf. Ja. Aber ansonsten beim Tasbih, beim Takbir, beim Gedenken Allahs Azza wa Jal, außer mit dem Lesen des Koran, ist unumstritten. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Ibn Umar sagte, radiallahu anhuma, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam einmal vom Verrichten der großen Notdurft. Da traf ihn ein Mann beim Brunnen Jamal und grüßte ihn. Doch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwiderte den Gruß nicht. Bis er zu einer Wand ging, seine Hand darauf legte und dann über sein Gesicht und beide Hände strich. Hiernach erwiderte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Gruß des Mannes. Ja. Und hier aus dieser Überlieferung können wir entnehmen, die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hand auf die Wand legte, zeigt, dass man sie nicht reiben muss. Ja? Also man muss sie nicht reiben an der Wand oder reiben im Sand, sondern auch im Sand hat er einmal drauf geschlagen. Und genauso die Wand, wenn er sie einmal berührt hat, das war's schon. Das ist ein gottesdienstlicher Akt, der durch erfüllt ist. Allahu tabarak ta'ala a'lam. طيب. Jetzt in den Überlieferungen zuvor ging es wohl um die Tatsache, dass jemand im Zustand des kleinen Hadath ist. Das heißt, im Zustand der kleinen Unreinheit ist. Und das ist, was man meint, wenn man sagt, man hat kein Wudu normalerweise. Der andere Fall ist ja, dass man im Zustand des großen Hadath ist. Der große Hadath ist der Zustand der großen Unreinheit. Und das ist eben, entweder ist man dann Junub, oder das heißt aufgrund von geschlechtlichem Höhepunkt oder von Geschlechtsverkehr. Muss man voneinander trennen, was eine, beides kann das bedingen. Und drittens ist eben die Frau, wenn sie ihre Menstruation hat. Und viertens, wenn die Frau ihr Wochenbett hat. Okay? Das sind vier Fälle, in denen ein Mensch als Muhdith Hadathan Akbar gilt. Das heißt, er hat den großen Hadath. Und jetzt ist eben die Frage, der Term, von dem wir gesprochen haben, wir haben geklärt, dass er für den Wudu gilt. Wir haben geklärt, dass er auch ein Akt der Vollkommenheit sein kann, dass man damit jemanden begrüßt, das besser ist als ohne. Das haben wir geklärt. Aber es nicht, und wir haben geklärt, dass man das auf der Reise darf, als auch wenn man nicht auf der Reise ist. Und jetzt stellt sich die Frage, gilt das auch für den großen Hadith? Und deswegen sagt der Imam im 123. Kapitel Tayammum des Junub, Babu al-Junubi yatayammam. Abu Dharr sagte, es wurde ein wenig Kriegsbeute beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam angesammelt. Er sagte, O Abu Dharr, geh damit zu den Wüstenbewohnern, also zu den Beduinen. Da ging ich zu Ar-Rabada. Und der Autor sagt, eine Ortschaft 3 Meilen von Medina entfernt. Manchmal wurde ich dann Junub und verweilte 5 oder 6 Tage und betete, ohne den Ghusl oder Wudu zu vollziehen. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, in der originalen Überlieferung heißt es einfach nur, ich verweilte dort 5 oder 6 Tage. Okay? Was in Klammern steht, ist eine sinnvolle Erläuterung für dich als deutscher Leser, damit du weißt, was das Problem am Hadith ist, was er damit sagen will. Ja? Und das ist so ein klassischer Fall für, soll man das übersetzen, was der Mensch wortwörtlich gesagt hat? Er hat gesagt, ich war dort 5, 6 Tage. Oder soll man das übersetzen, was er gemeint hat, damit man versteht, worum es geht? Oder versucht man das eine mit dem anderen zu vereinen? Und das ist sicherlich schön, indem man das dann in Klammern setzt oder eine Fußnote macht und dann weiß man eben, dass es, das habe ich aus dem Hadith so verstanden, dass das so gemeint sein soll. Denn es könnte ja auch sein, dass der Autor oder der Übersetzer, meine ich, was falsch verstanden hat, richtig? Oder dass man es unterschiedlich verstehen kann, was damit gemeint sein soll. Aber nur das, da soll der Hinweis sein, warum die Klammern hier stehen. Ich verweilte dort 5 oder 6 Tage, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil hier fehlt ja was, ja, warum soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagen jetzt? O Abu Dharr, daraufhin schwieg ich. Dann sagte er, möge deine Mutter dich verlieren. Das ist eine arabische Redewendung, die man sagt, aber nicht meint. Wehe deiner Mutter. Dann rief er für mich eine schwarze Sklavin. Sie brachte einen großen Behälter mit Wasser. Dann hielt sie ein Tuch vor mich hin. Ich stellte mich hinter das Kamel, beides um meine Scham zu verdecken, und vollzog den Russen. Mir erging es, als hätte man eine Last so groß wie einen Berg von meinen Schultern genommen. Dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der gute Erdboden ist für den Muslim sein Wudu-Wasser sogar 10 Jahre lang. Doch sobald du Wasser findest, lass es deine Haut berühren, denn dies ist besser. Da, aus diesem Hadith entnehmen wir, und da haben wir auch letzten Unterricht schon darauf hingewiesen, dass der Prophet in diesem Fall, hat Abu Dharr irgendwo hingeschickt, beziehungsweise Abu Dharr hat etwas gemacht und hat kein Wasser 5, 6 Tage gehabt. Jetzt, was bedeutet das? Hat kein Wasser gehabt, hat kein Russel vollzogen 5, 6 Tage lang und war in dieser Zeit Junub. Jetzt hätte ja jemand könnte einwenden und sagen, ja, wie hat er dann überhaupt dann gelebt? Weil man muss ja Wasser haben, um zu leben. Ja. Und jemand könnte auch einwenden und sagen, warum ist er dann nicht zurückgekehrt früher? Weil Wasser für den Wudu zu verwenden ist eine Pflicht. Ja, weil die Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebets ist der Wudu. Und warum hat er sich dann nicht darum gekümmert? Und die erste Frage, die Antwort auf die erste Frage lautet, dass die Gelehrten gesagt haben, nicht nur, wenn man kein Wasser hat, darf man den Tayammum vollziehen, sondern auch, wenn man Wasser hat, dieses aber für seine Bedürfnisse benötigt. Deswegen, wenn du Wasser hast, dieses aber wenig ist und es reicht, und du hast Angst, dass es nicht reicht für dein Essen oder für dein Trinken, oder auch für deine Mitmenschen, oder auch sogar für die Tiere, auf die du auf denen du reitest, und das alles letztendlich gehört zu deinen eigenen Bedürfnissen, wie heißt es, in diesen Fällen allen brauchst du das Wasser nicht verwenden, ja? Du kannst dann ersatzweise den Thermum benutzen. Das heißt also, das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass Wasser zwar vorhanden ist, aber man kann es nicht für den Wudu verwenden, obwohl für den Wudu Wasser zu verwenden, ist eigentlich sehr, sehr wenig. Also um das zu veranschaulichen, unser Prophet a.s.w. hat mit einem Mudd, und ein Mudd ist, wenn du deine beiden Hände zusammentust und dieses mit Wasser füllst. Ja? Mit dieser Menge Wasser hat er Wudu gemacht. Zugegebenermaßen, nicht jeder kriegt das hin, wie der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Aber selbst wenn du die doppelte oder dreifache oder vierfache Menge nimmst, ist das nicht so viel Wasser. Aber wenn du irgendwo bist, wo du nicht gerade den Wasserhahn aufdrehen kannst, hast du vielleicht Angst und Sorgen um dich selbst oder Sorgen um deine Menschen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt nicht von dir, dass du dich in Sorgen stürzt. Diese Angst, dass du Wasser eventuell brauchen könntest, keins hast, ist an sich Argument genug zu sagen, brauchst dieses Wasser nicht benutzen. Auch hat der Gesetzgeber nicht gesagt, dass du dein gesamtes Vermögen ausgeben musst, um Wasser zu erlangen, Wasser zu kaufen. Und deswegen sagen die Gelehrten, wenn es Wasser gibt und dieses Wasser übermäßig teuer ist, brauchst du es auch nicht kaufen. Sondern läuft stattdessen die Ersatzwaschung machen. Alhamdulillah, vieles von dem ist vielleicht für uns heutzutage schwierig nachzuvollziehen, da Alhamdulillah viele Moscheen den Menschen Wasser kostenlos zur Verfügung stellen. Insofern ergibt sich diese Problematik nicht, aber das ist wie gesagt keine Selbstverständlichkeit. Ebenso, die zweite Sache war, aus diesem Hadith entnehmen wir, dass du als Muslim die Situation betrachtest, in der du gerade bist und nicht dafür sorgen musst, gar nicht in die Situation zu gelangen, kein Wasser zu haben. Das heißt, selbst wenn du weißt, du gehst irgendwo hin, wo es kein Wasser geben wird und du wirst dann dort Thermen machen müssen und du nimmst nur Wasser mit, so viel du brauchst zum Trinken, das reicht. Du musst nicht Wasser extra mitnehmen, um den Wudu zu vollziehen und den Ghusl zu vollziehen, das ist nicht, da bist du nicht dazu verpflichtet. Dazu hat der Prophet a.s. ihm nichts gesagt, sondern man nimmt das mit, was man für seine Bedürfnisse braucht. Und wenn eben man kein Wasser für die Reinigung zur Verfügung hat, dann vollzieht man stattdessen eben den Tayammum. Ebenso entnehmen wir natürlich auch diesen edlen Hadith, dass der Muslim, dass der Muslim seine Scham bedeckt und wenn er sich wäscht und sich reinigt, dass er so handelt, wie der Prophet sagt in einer anderen Überlieferung, wenn du es schaffen kannst, dass niemand deine Aura sieht, außer du selbst und deine Frau, dann mach das. Und ebenso sagen einige Gelehrte, dass der Tayammum, das ist eine grundsätzliche Frage, ist der Tayammum ein Wasserersatz oder ist der Tayammum nur eine Erlaubnis, um die Ibadah verrichten zu dürfen? Und der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen, anders formuliert, ist, wenn ich unrein bin, dann habe ich in mir eine Eigenschaft, die nennt man Hadath. Ob das groß oder klein spielt jetzt keine Rolle. Ich habe in mir die Eigenschaft Hadath. Wenn ich mich jetzt reinige mit Wudu, ist dieser Hadath weg. Aber wenn ich mich mit Tayammum reinige, ist dann der Hadath weg oder ist er nicht weg? Manche Gelehrte sagen, er ist weg. Wenn er weg ist, dann bedeutet das, dass ich rein bin und erst wieder mich reinigen muss, wenn ich etwas getan habe, wodurch der Wudu verloren geht. Wenn ich aber sage, der Hadath ist nicht weg, dann bedeutet das, der Hadath ist in mir, aber durch den Tayammum hat Allah mir trotzdem erlaubt zu beten, solange ich kein Wasser habe. Und das bedeutet, sobald ich wieder Wasser bekomme, ist der Tayammum ungültig. Ja, also das ist der entscheidende Punkt ist, wenn ich wieder Wasser zur Verfügung habe, muss ich dann mich damit reinigen? Oder kann ich sagen, ich habe mich schon gereinigt, ich brauche jetzt nicht mich mit dem Wasser reinigen? Das ist die entscheidende Frage. Ja. Und diejenigen Gelehrten, die eben sagen, dass der Tayammum eben nicht den Hadath entfernt, das heißt, er ist nicht Rafi', nennt man das auf Arabisch, sondern er ist nur Mubih, das heißt, er erlaubt dir nur das Beten und alles andere, wofür man normalerweise Wudu braucht, stützen sich unter anderem auf diese Überlieferung, denn Abu Dharr radiallahu anhu hat ja den Tayammum vollzogen. Warum hat der Prophet a.s.w. ihm dann das Wasser besorgt, ja, und ihn dann sich waschen lassen, wenn sowieso den Tayammum vorher vollzogen hat? Ja? Das ist die Beweisführung. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. 333. Ein Mann vom Stamm Banu Amr sagte: Ich trat in den Islam ein und meine Religion beschäftigte mich sehr. Ich ging zu Abu Dharr und erzählte: Ich fühlte mich in Medina nicht wohl. Da ordnete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an, dass man mir ein paar Kamele und Schafe bzw. Ziegen gab. Er sagte zu mir, trink von ihrer Milch. Hammad, ein Überlieferer, sagte, es kann auch sein, dass er von ihrem Urin gesagt hat. Das ist die Überlieferung von Hammad. Abu Dharr sagte also weiter, ich entfernte mich dann immer weit von der Wasserquelle und meine Frau ging mit mir. Manchmal wurde ich dann Junub und ich betete, ohne mich zu reinigen. Das heißt also mit Wasser. Dann ging ich mittags zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, als er mit anderen seiner Freunde im Schatten der Moschee zusammen war. Ich sagte, jawohl, ich bin zerstört, o Gesandter Allahs. Er sagte, und was hat dich zerstört? Er antwortete, ich habe mich von der Wasserquelle weit entfernt und meine Frau war mit mir. Dann wurde ich Junub und ich betete, ohne mich zu reinigen. Da ordnete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an, dass man mir Wasser brachte. Eine schwarze Sklavin brachte einen großen Behälter mit Wasser, das hin und her schwappte. Er war nicht voll. Ich stellte mich dann um, mich abzudecken hinter mein Kamel und vollzog den Ghusl. Dann kam ich zurück und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, O Abu Dharr, der gute Erdboden ist ein Mittel zur Reinigung, selbst wenn du 10 Jahre lang kein Wasser findest. Wenn du dann Wasser findest, dann lass es deine Haut berühren. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass die Ursache, was passiert war, dass eben Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu sich in Medina nicht wohlfühlte und offensichtlich war er ein Mann vom Land, ein Landbewohner, und die Landbewohner fühlen sich eben wohl in der Gegend, in der sie gewohnt sind zu leben, und als Heilmittel für solche Leute ist es eben, dass sie einmal sich aufhalten in der Gegend, in der sie sich wohlfühlen, und dass sie auch von dem essen und trinken, was sie gewohnt sind. Und das ist sicherlich eine Art Heilmittel, weil man, jeder Mensch logischerweise strebt oder sehnt sich nach dem Essen und Trinken, was er kennt. Wie dem auch sei, Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu verursachte dann seine Janaba aktiv. Und trotzdem war das für ihn keine Sünde, weil er wusste, dass er kein Wasser bei sich haben wird, mit dem er sich duschen könnte, ja? Mit dem er Ghusl vollziehen könnte. So eine Art, offensichtlich nur so viel, wie er gerade brauchte. Und der Prophet ﷺ hat ihn dafür nicht kritisiert. Und auch wichtig, der Prophet ﷺ hat ihn dafür nicht kritisiert und hat sein Gebet nicht für ungültig erklärt, das er vorher verrichtet hatte. Also weist es darauf hin, dass das Gebet, was er verrichtet hatte, im Zustand der Janaba, wobei er natürlich den Thermum verrichtet hat, davon gehen wir in diesem Fall aus. Sollte der Thermum in diesen Situationen noch nicht offenbart gewesen sein, ist dieser Hadith ein Argument für die Tatsache, dass man betet, auch wenn man kein Wasser hat. Dass man beten muss. Aber letztes Mal gesprochen, dass die Gelehrten in diesem Fall unterschiedlicher Ansicht sind. Manche haben gesagt, man betet gar nicht, wenn man die ganze Gebetszeit über kein Wasser hat und keinen Thermum machen kann. Faqid al-Tahurain nennt man das. Andere haben gesagt, man muss beten. Andere haben gesagt, die dritte Ansicht ist, dass man wartet, bis man Wasser hat, dann muss man es nachholen. Und die vierte Ansicht, die gesagt haben, du musst beten und nachholen. Das sind 4 Ansichten. Und in diesem, das wäre der erste Fall. Zweite, wenn der Thermum offenbart war, dann wissen wir, dass der Thermum vollzogen hat und dass sein Gebet deswegen auch gültig war. In beiden Fällen ist dieser Hadith für uns wertvoll. Ebenso entnehmen wir aus dem Hadith, dass der Muslim sich vor der Wahrheit niemals schämt. Und dass das Scham, die einen davon abhält, nach der Al-Haq zu fragen, ist falsche Scham. Scham ist immer gut, wie der Prophet sagte, aber jemand, der sich schämt, davor zu fragen, was er machen muss, wenn er Junub ist, oder wann wird man Junub, und diese Themen, die unangenehm sind, das ist ein Zeichen, dass es für ihn peinlich ist, aber das ist keine gute Eigenschaft. Gute Eigenschaft ist, wenn man sich schämt, das kann man anders umgehen. Ja? Wie Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, hat sich geschämt, den Propheten direkt zu fragen, weil er verheiratet war mit seiner Tochter, ja? Fatima, radiallahu anha. Dann hat er eben einen anderen Menschen, hat einen Miqdad ibn Aswad, radiallahu anhu, zum Propheten geschickt, und hat ihn für ihn gefragt. Das ist kein Problem. So umgeht man das Ganze. Man offenbart sich einer Person, vor der man sich nicht schämt. Und dann ist die Sache erledigt. Aber dass man gar nicht fragt, nein. Und Abu Dharr hat eben gefragt, obwohl der Prophet a.s. mit anderen Leuten zusammensaß. Und das hat auch einen riesigen Vorteil, dass dadurch nicht nur Abu Dharr die Antwort bekommt, sondern auch die alle anderen ebenfalls. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der gute Erdboden ist ein Mittel zur Reinigung, selbst wenn du 10 Jahre lang kein Wasser findest, ist ein Hinweis darauf, dass der Tayammum, also auch dann so lange, wie es eben nötig ist, verwendet werden darf, dass eben das Bedürfnis, Al-Haja, ist der Grund, warum wir den Tayammum machen. Und nicht das Ganze ist nicht zeitlich eingeschränkt, sondern je nachdem, wie lange du eben Tayammum brauchst, machst du Tayammum. Dafür gibt es keine zeitliche Einschränkung. Solange eben das Bedürfnis besteht, darfst du das machen. Ja. Genauso wie wenn jemand fragt, wie lange darf ich auf einer Reise zum Beispiel mein Gebet kürzen, ja, solange du auf der Reise bist. Ja, solange diese Sache besteht, wenn du auf der Reise bist, darfst du deine Gebete kürzen. Wie lange darf ich im Ramadan auf der Reise meinen Fasten brechen? Solange du auf der Reise bist, darfst du das machen. Ja, solange das eben besteht. Wie lange darf ich Geld von den Menschen annehmen als Spenden, ja, solange du zum Beispiel, solange du Zakat berechtigt bist, ja, und du arm bist, bedürftig bist, zu diesen Menschen gehörst, darfst du machen. Ob das ein Jahr ist oder ob das 10 Jahre ist, spielt keine Rolle. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, 10 Jahre hat keine einschränkende Bedeutung. Das heißt, es geht hier nicht um die Zahl 10, sondern die Sache ist offen, wallahu a'lam. Und dann sagte er, alaihi salatu wasalam, wenn du dann Wasser findest, dann lass es deine Haut berühren. Das ist eben ein Befehl von ihm. Er sagte, wenn du Wasser vorfindest, dann lass es deine Haut berühren. Und dieser Befehl weist eben darauf hin, dass der Tayammum dann zu Ende ist. In dem Moment musst du den Ghusl vollziehen oder Wudu vollziehen. Und du kannst nicht sagen, ich hatte vorher schon Tayammum gemacht. Das ist dann ungültig. Ich sagen die Gelehrten, wenn du im Gebet bist, und du dann und vor dem Tayammum verrichtet hast und während des Gebetes merkst, dass es wieder Wasser gibt, kann ja sein, dass du den Wasserhahn aufgedreht hast und es gab gerade kein Wasser, es gibt Wasserausfall, und dann betest du und dann merkst du im Gebet, wie das Wasser wieder plätschert, dann brichst du dein Gebet ab, verrichtest du den Wudu oder den Ghusl und betest dann dein Gebet. Wallahu a'lam. Tayammum des Junub bei Angst vor Kälte. Das ist jetzt eine Weiterentwicklung, merkt ihr, in die Methodik des Imam, rahimahullah ta'ala. Denn vorher war, dass man Tayammum macht, wenn man kein Wasser hat. Ja? Jetzt geht es darum, dass man Wasser hat. Aber man kann es nicht benutzen. Oder es ist schwierig, es zu benutzen. Und ein Beispiel dafür ist die Kälte. Amr ibn al-As sagte, ich hatte während des Feldzuges von Datus Salasil in einer kalten Nacht einen feuchten Traum. Ich hatte dann Mitleid mit mir selbst, fürchtete, dass ich sterben könnte, wenn ich den Ghusl durchführen würde. Also nur um das zu verstehen, die Wüste, so heiß sie tagsüber auch sein mag, so kalt und eisig ist sie in der Nacht. Deshalb vollzog ich, sagt er, radiallahu anhu, deshalb vollzog ich den Tayammum und leitete dann das Subh-Salah für meine Freunde. Subh-Salah ist das Fajr-Salah, das sind zwei Begriffe für das eine und andere Gebet. Man sagt auch Salatul Radah. Sie berichteten dies daraufhin dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dieser sagte dann, O Amr, hast du für deine Freunde das Gebet geleitet, während du Junub warst? Da erklärte ich ihm, was mich vom Junub abgehalten hatte, was mich vom Russen abgehalten hatte. Und ich sagte, ich habe gehört, dass Allah Folgendes gesagt hat, وَلَا تَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Tötet euch nicht selbst, Allah war gewiss barmherzig mit euch. Da lachte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte nichts mehr. In dieser Überlieferung heißt es, dann wusch er sowohl den Spalt zwischen den Schamteilen und den Oberschenkeln, als auch seine Achselhöhlen. Danach vollzog er den Wudu und betete ihnen vor. Hier steht in etwa dasselbe, aber der Tayammum findet keine Erwähnung. Abu Dawud sagte, diese Geschichte hat er aber auch über Al-Auza'i und Hassan ibn Atiyya überliefert. Darin sagte er, dann vollzog er den Tayammum. Okay, das heißt, diese Überlieferung entnehmen wir, dass Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu Junub war, Wasser zur Verfügung hatte, aber aus Angst vor der Kälte, aus Angst um sich selbst, den Russel unterließ. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass er sich berufen hat in die Situation auf eine Ayah im Koran al-Karim, die allgemein ist, die umfassende Bedeutung hat. Denn Allah sagte, tötet euch nicht selbst. Und er hatte Angst, sich dadurch selbst zu töten bzw. zu schaden. Und deswegen hat er dies als einen Unterfall dieser Ayah betrachtet, damit argumentiert, sein Ijtihad betrieben und hat den Russen unterlassen und stattdessen den Tayammum vollzogen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geschwiegen. Und wir wissen, wenn er schweigt, und er hat in diesem Fall gelacht, als eine Form der Bestätigung, diese Sache weist auf mehrere Dinge hin. Nummer eins, auf das, was uns in erster Linie interessiert, dass man aus Angst, was sich aus dem Verwenden von Wasser ergibt, das Wasser auch weglassen darf. Ja? Das gilt dann nicht nur für Kälte, es kann auch sein, wenn das Wasser zu heiß ist. Es gibt in der Wüste teilweise Wasserquellen, die sind über 70 Grad heiß. Ja? Und wenn du nur solches Wasser zur Verfügung hast, könnte man sich überlegen, vielleicht lässt man es mal kühlen, aber es ist alles situationsbedingt. Das heißt also, wenn das Wasser nicht verwendbar ist, weil man Angst davor hat, oder es geht nicht um Kälte, sondern auch eine andere Situation wäre, wenn du selbst eine Hautkrankheit hast und Wasser dir schaden könnte. Oder, wie wir vorhin gesagt haben, du hast Wasser, aber du brauchst das Wasser für was anderes. Ja? Das sind alles Situationen, in denen es dann erlaubt ist, das Wasser wegzulassen und stattdessen den Tayammum zu vollziehen. Das ist Nummer 1. Nummer 2 entnehmen wir aus nennt man Iqrar, dieser Zustimmung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass was für den Ma'mum gilt auch hier für den Imam genauso. Weil jemand könnte ja sagen, wenn er betet, darf er beten mit Tayammum, aber bitte nicht als Imam, sondern als Ma'mum. Und das war hier nicht der Fall, sondern in diesem Fall hat er sogar als Imam gebetet. Und wenn er als Imam beten darf, dann darf er erst recht als Ma'mum. Denn die Voraussetzungen, als Imam fortbeten zu dürfen, sind höher als die Voraussetzungen, als mitbeten zu dürfen. Jeder muss irgendwie beten. Deswegen in diesem Fall entnehmen wir, dass richtigerweise erlaubt ist, dass jemand, der Tayammum gemacht hat, als Imam vorbetet und nicht eine andere Person das machen muss. Weil es geht um die Überzeugung des Menschen selbst. Wenn er überzeugt ist, dass er das darf, nach seiner, wie er es gelernt hat, dann beten die anderen hinter ihm her. Ja, hinter, weil es geht nicht um die Überzeugung des Ma'mum, es geht um die Überzeugung des Imam. Der Imam überzeugt ist von der Gültigkeit seines Gebetes, weil das eben eine anerkannte Ansicht ist unter den Ulama, dann beten die anderen mit und respektieren dies. Und sie zwingen den Imam nicht dazu, ihre Ansicht anzunehmen. Ja, ebenso entnehmen wir aus diesem Hadith die Beweiskraft von armen Aussagen aus dem Koran kennen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist für die Scharia absolut notwendig. Denn die Scharia hat nicht zu jedem einzelnen Ereignis eine Ayah oder ein Hadith erwähnt, sondern gerade der Koran al-Karim redet oft sehr allgemein. Und dem allgemeinen Aussagen, wie die wir gerade eben gesehen, tötet euch nicht selbst. Wodurch? Durch egal was. Durch euch nicht selbst. Fertig. Und ebenso nehmen wir aus dieser Überlieferung auch was Wichtiges, und zwar, dass eben diese Erlaubnis, eine Erleichterung Allahs Azza wa Jal in Anspruch zu nehmen, wie in diesem Fall der Tayammum, hier geht es ja in diesem Fall jetzt darum, dass jemand Angst hat um sich selbst, Angst hat um sein Leben oder Angst hat um seine Gesundheit. Gesundheit ein bisschen abgeschwächter, aber um sein Leben wäre ein bisschen dramatischer. Dass man nicht erst warten muss, bis dieser Fall am Eintreten ist, sage ich mal. Das klassische Beispiel, ist der Pilgerer, wenn er ein Tier sieht, das er nicht jagen darf, aber er hat Angst, dass das Tier ihm irgendwas antut, zum Beispiel. Ja? Dann braucht er nicht erst warten, bis das Tier ihn angreift, ja? Sondern er darf auch schon vorher dieses Tier erledigen und loswerden. Ja, und natürlich auch ein Beweis, dass die Sahaba Ijtihad gemacht haben zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, und noch eine wichtige Sache ist auch, dass an dieser Überlieferung erkennen wir, dass wann ein Mensch eine Erlaubnis in Anspruch nimmt oder nicht, ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Dass Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu in diesem Fall Angst um sich hatte, muss nicht, also das war ausreichend genug für ihn, dass er Tayammum gemacht hat. Fertig. Wenn er andere Leute gefragt hätte, hätten sie ihm vielleicht gesagt, nee, das ist kein Problem, du kannst ruhig Wasser benutzen, passiert schon nichts. Ja. Aber was bringt das, wenn er Angst hat? Ja. Genau das Gleiche sagen die Gelehrten, wenn eine Frau schwanger ist und im Ramadan nicht fastet, aus Angst vor, dass es ihrem Kind schaden könnte. Sie hat Angst, dass sie aufgrund des Fastens nicht genug Muttermilch produzieren kann. Diese Angst reicht aus, dass sie nicht fasten braucht. Natürlich kann man ihr sagen, du brauchst dir keine Sorgen machen, was du tagsüber isst, du halt nachts und so weiter. Es gibt viele andere, die haben... Das ist irrelevant. Sie hat Angst. Sie hat Angst, dass sie nicht genug Milch produziert. Und das ist auch eine logische Sache, denn irgendwo muss die Milch ja herkommen. Ja? Und diese Angst alleine reicht auch, dass man ihr sagt, okay, du brauchst nicht fasten, du musst dieses Fasten dann nachholen. Gibt es Ikhtilaf darüber, aber richtigerweise muss die Frau dann einfach nachholen bei nächster Gelegenheit. Okay? Und deswegen sage ich, diese Sache mit Angst und Notwendigkeit und solche Sachen, das sind halt sehr oft individuelle Sachen. Sehr oft wird der Gelehrte gefragt, darf ich in dem Fall das und das und das machen? Und da muss man eben aufpassen, es geht um die Situation des Fragenden, weniger als in der Situation, wie du dich selbst verhalten würdest. Vielleicht hältst du was aus, was andere nicht aushalten. Ja, das ist bei vielen Sachen also der Fall, nicht nur jetzt bei Kälte von Wasser oder Hitze von Wasser, sondern die Menschen sind unterschiedlich. Ja, der eine hat Angst, was ist von einem ungerechten Menschen, sage ich mal, gefasst zu werden und oder erkannt zu werden und betet deswegen zum Beispiel im Laufen oder betet im Reiten oder betet im Sitzen oder was auch immer, um nicht aufzufallen. Andere Person sagt, er soll mich ruhig erkennen. Ist kein Problem, ich weiß schon, wie ich mich umgehen werde. Okay? Das heißt, jeder Mensch ist unterschiedlich von sich selbst überzeugt und geht unterschiedlich mit Gefahren, Situationen um. Ja, der eine, wenn er eine Schlange sieht, rennt er so schnell, wie er noch nie im Sportunterricht gerannt ist. Ja? Der andere nimmt die Schlange und packt sie und weiß, wie er damit umgeht, und ist gar kein Problem. Ja. Aber das kannst du halt nicht von jedem Menschen verlangen. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Stellt euch vor, Leute beten in der Reihe und da ist dann vor dem betenden Gott bewahre eine Schlange. Okay? Einer, der sich auskennt, der weiß, die ist überhaupt nicht giftig, die macht gar nichts, die wird niemals zu den Betenden hingehen. Dann würden wir ihm sagen, Bruder, du musst auch weiter beten, wie du bist, richtig? Weil du hast ja keine Angst, wofür sollst du dein Gebet unterbrechen? Die anderen sind alle schon draußen, dann sagen wir, betest du dein Gebet eben später nochmal. Ich hoffe, dass diese Sache ist klar geworden. Machen wir an dieser Stelle Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Segen bewahren. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.